sind umzingelt in den Trümmern dieser Stadt. Mechanisches Urteil lenkt die festgelegten Wege. Die kalten Augen fixieren, was ich noch am Leben hält. Sollte ich was sagen, nehmen sie mich mit, weil ich es weiß. Wir vegetieren im Dasein einer eingezäunten Haltung. Wer widerspricht, kann den großen Gefahr liegen. Achte auf die Worte, denn sie passen nicht zu festgelegter Meinung. Lass dich nicht lesen, weil sie dich so kontrollieren. Stehen im Weg und sie frieren die Regung ein. Ein kalter Wind weht durch die leergefegten Straßen. Die tägliche Schlacht wird durch den bestimmt, der Arbeit zu handeln. Und ein schwacher Staat wird zum Spielball geheimer Kräfte. Nehme dich in Nacht, denn Maschinen haben wirklich eine Seele, und sie ist so schwarz wie die Zukunft, die uns bringt. Denn dieses Land ist kein Land mehr, dem man irgendwie trauen kann. Und was wir sehen, ist ein Instrument. Glaubt nicht an das, was ein Cyborg dich im Guten glauben lässt. Denn nicht alle Menschen sind schon nicht mehr was zählt. Halte dich nicht auf mit den automatisierten Schachtelsätzen, denn ihr Programm ist so leer, dass es nichts bringt. Denn dieses Land ist kein Land mehr, dem man irgendwie trauen kann. Was wir sehen, ist eine Angst um die Welt. Glaub nicht an das, was ein Cyborg dich im Guten glauben lässt. Denn nicht der